Erster jemand rief mir laut zu, die Strafe für die Stadt kommt. Zweiter sechs Männer kamen vom oberen Tor im Norden. Jeder hatte eine Waffe. Einer trug Leinenkleidung und hatte Schreibzeug. Sie stellten sich neben den Bronzealtar. Dritten Gottes Herrlichkeit ging vom Cherub zum Eingang des Tempels. Gott rief dem Mann mit der Leinenkleidung und dem Schreibzeug zu. Vierter Jahwe sagte zu ihm, geh durch Jerusalem. Mach ein Zeichen auf die Stirn der Männer. Diese Männer sind traurig über die bösen Taten in der Stadt. Fünfter zu den anderen Männern sagte er, geht ihm nach durch die Stadt. Tötet die Leute. Habt kein Mitleid und verschont niemanden. Sechster tötet alte Männer, junge Frauen, Kinder und Frauen. Aber tötet niemanden mit dem Zeichen. Beginnt bei meinem Tempel. Sie begannen mit den wichtigen Leuten vor dem Tempel. Siebter er sagte zu ihnen, macht den Tempel unrein. Füllt die Straßen mit toten Menschen. Geht hinaus. Sie gingen hinaus und töteten in der Stadt. Achter als sie töteten, fiel ich auf mein Gesicht. Ich schrie und fragte, Herr Jahwe, willst du alle Menschen in Israel töten? Du bringst deinen Zorn über Jerusalem. Neunter er sagte zu mir, die Schuld von Israel und Juda ist sehr groß. Das Land ist voll von Morden. Die Stadt ist voll von Gewalt. Sie denken, Jahwe hat das Land verlassen. Jahwe sieht es nicht. Zehnter, ich werde auch kein Mitleid haben und niemanden verschonen. Ich bestrafe sie für ihre Taten. Elfter, der Mann mit der Leinenkleidung und dem Schreibzeug brachte eine Nachricht. Er sagte, ich habe gemacht, was du mir gesagt hast.